Der belgische Geheimdienst bestätigt diese russischen Einmischungen. Unser Dienst hat die Existenz eines pro-russischen Netzwerks entdeckt, das in Belgien aktiv ist. Die Aktivitäten des Netzwerks zielen unter anderem darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen pro-russischen Politikern im Europäischen Parlament zu fördern, die Wahl weiterer pro-russischer Kandidaten ins Parlament zu unterstützen und Personen, die in diesem Netzwerk aktiv sind, als Mitarbeiter von neu gewählten MDEPs zu gewinnen. Dieser Versuch der Einmischung beinhaltet die Übergabe von Bargeld, vor allem in der Tschechischen Republik. Es ist klar, dass das russische Regime versucht, die bevorstehenden Europawahlen zu beeinflussen und das pro-russische Narrativ im neuen Europäischen Parlament zu stärken. Zitat Ende. Der Brief an die lieben Kollegen mit den Unterschriften beider Regierungschefs war keine Geheimsache. Der belgische Premier de Croo veröffentlichte ihn am 17. April 2024 auf der Plattform X. Im Zentrum dieses Einflussapparates steht das Nachrichtenportal Voice of Europe mit Sitz in Prag. Der tschechische Premier setzte am 27. März 2024 das prorussische Portal sowie den ukrainischen Oligarchen Viktor Medvedchuk, der es finanziert haben soll, auf die Sanktionsliste. Medvedchuk war bis zum russischen Angriff einer der Strippenzieher der prorussischen Kräfte in der Ukraine. Nach der Invasion wurde der Putin-Vertraute in der Ukraine verhaftet und später nach Russland ausgetauscht. Voice of Europe sei Teil einer russischen Einflussoperation, deren Ziel es sei, die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Freiheit der Ukraine in Frage zu stellen, schrieb die Welt am 27. März 2024. Der tschechische Geheimdienst hat Erkenntnisse, dass über dieses Portal rechte Politiker in Europa mit Bargeld oder Kryptowährung bezahlt worden seien. Das Geld soll über Polen geflossen sein. Auch die AfD-EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Petr Büstron gerieten ins Blickfeld. Beide hatten dem kremlfreundlichen Sender Interviews gegeben. Krah und Büstron dementierten gegenüber den Medien, aber auch dem AfD-Vorstand, Geld genommen zu haben. Krah und Büstron gehören zu denjenigen, die die AfD auch nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Kremlkurs hielten. So nutzte Büstron eine Dienstreise nach Litauen am 16. November 2022 für einen heimlichen Abstecher nach Belarus, dessen Herrscher Alexander Lukaschenko im Februar zuvor der russischen Armee erlaubt hatte, auch von Belarus aus die Ukraine zu überfallen. Monate später, am 8. Februar 2023, deckte Korrektiv Büstrons fragwürdige Reisetätigkeit auf. Innerhalb der AfD gibt es eine kleine Gruppe von Kritikern des russlandfreundlichen außenpolitischen Kurses, die schon früh eine russische Einflussnahme ahnten und hinter vorgehaltener Hand zu verstehen gaben, sollte bewiesen werden, dass AfD-Politiker aus Russland Geld bekommen hätten, müsse dies das Ende der Akteure in der Partei bedeuten. Die Erkenntnisse der tschechischen und belgischen Geheimdienste, aber auch des US-amerikanischen FBI, bringen Krah und Büstron in Erklärungsnot.